وهناك ايضا خطاب داس ان ريده فون der Gruppe Praxis ist eine Rede von einer Gruppe von iranischen Linken, die im Exil wohnen, die auch im Exil leben, die auch gegen Unterdrückung und mit dem palästinensischen Kampf ihre Stimmen erheben. Liebe Mitdemonstranten, liebe Genossen, jetzt verlese ich die Übersetzung von dem eigentlich aus Farsi stammenden Text. Palästina ist das klopfende Herz der Unterdrückten der Welt, da es den Kampf nie aufgegeben hat. Palästina ist die Erscheinungsform des historischen gemeinsamen Ideals, das die Kämpfe der Völker der Welt verbindet. Die palästinensische Sache ist, wo das Engagement zum Menschsein gemessen wird, wo sich politische und ideologische Positionen offenbaren, weil ein Mittelweg unmöglich ist, wenn es um Palästina geht. Mensch stellt sich auf die Seite der Unterdrückten oder auf die der Unterdrückten, Unterdrücker, auf die Seite der Besatzer oder hinter Palästinas Kampf gegen die Besatzung. Entweder unterstützen wir die koloniale, repressive und rassistische Regierung Israels in verschiedenen Formen und Arten, oder wir unterstützen Palästinas Kampf gegen Imperialismus und Kolonialismus und Besatzung und nehmen an seinem Kampf für Emanzipation teil. Der Nakba-Tag ist nicht nur die Mahnung 68-jähriger Vertreibung, sondern auch eines 68-jährigen Widerstandes und Kampfes der PalästinenserInnen. Der Nakba-Tag ist die Mahnung, dass jeder Weg außer dem Weg des Kampfes gegen Zionismus, Besatzung, Vorurteile, Rassismus und Repressionen nur zu einer Fortsetzung dieser Katastrophe und dieser Repression führen kann. Diese 68 Jahre Besatzung und der Kampf dagegen zeigen, dass die wahre Lösung die Entwicklung eines radikalen Befreiungskampfes ist, dessen unmittelbares Ziel die Selbstbestimmung der Palästinenserinnen sein muss, als auch das Rückkehrrecht für die über 6 Millionen Palästinenserinnen, die Zwangsvertreibungen und Exil ausgesetzt sind. Die Geschichte des 68-jährigen palästinensischen Kampfes und seinen Höhen und Tiefen schließt jegliche Lösung aus, die auf Verhandlungen zwischen Besatzer und Besetzten für ein heuchlerisches Zusammenleben basiert ist und der Beweis für die Rechtmäßigkeit des kollektiven Widerstandes und Kampfes für eine echte Gleichberechtigung, unabhängig von Rasse und Religion und nicht nur von Menschen- und Zivilrechte zurückverlangt, sondern auch die Existenz aller Bewohnerinnen des historischen Palästinas, die auch die Vertriebenen im Exil Lebenden einschließt. Das Erreichen dieses Zieles darf nicht nur weitere Kämpfe und ein kollektives Engagement der Palästinenserinnen, sondern auch Aktivismus seitens der progressiven Kräfte, die den Kampf für Palästina als ein untrennbares Teil jeglicher Bemühungen nach Befreiung einsehen und deswegen den palästinensischen Kampf als ihren eigenen betrachten. Die palästinensische Sache für uns ist, als eine kleine Gruppe iranischer KommunistInnen im Exil, hat dazu auch weitere Aspekte. In der Geschichte des kommunistischen Kampfes in Iran war die ideologische und politische Unterstützung des palästinensischen Kampfes ein untrennbares Teil der Strategie des Kampfes. Weiterhin gab es direktere Verbindungen, die unter anderem die Zusammenarbeit mit dem bewaffneten Kampf. In der Zeit vor der Revolution waren die palästinensischen Guerillalager Ausbildungsorte für iranische kommunistische Gruppierungen, als auch Möglichkeiten für Vernetzung und Verbindung mit anderen. Der historische Zusammenhang zeigt uns, dass wie in der Vergangenheit linke iranische Revolutionäre einen bewaffneten Kampf sowohl gegen das iranische Regime als auch der palästinensischen Front geführt haben. Haben iranische Kommunistinnen heute die Aufgabe, diese zwei Kräfte wieder zusammenzubringen. Für uns ist diese kämpferische Strategie unser Erbe, das auch die manipulative Propaganda der repressiven Regierung der Islamischen Republik bloßstellt und wobei wir gegen machtvolle Lobbygruppen des zionistischen Regimes kämpfen, als auch einen antihegemonialen Kampf gegen einen reformistischen Diskurs organisieren, der die Frage der Besatzungsmacht Israels und ihre Beziehungen mit Iran reduziert. Nach unserer Ansicht ist es unmöglich, jegliche Art von Frieden in der Region zu erreichen, ohne die Befreiung Palästinas und Befreiung in jedem Land in der Region, zwangsläufig durch den Weg der Allianz progressiver Kräfte und eines gemeinsamen Kampfes gegen die kapitalistischen repressiven Regierungen führt. Es ist auch aus diesen Gründen, dass für uns der Kampf Palästinas gegen den repressiven besetzenden Staat Israels zwangsläufig mit dem Kampf gegen das tyrannische Regime der Islamischen Republik verbunden ist. Wir sind hier, um mit Palästina zusammen aufzuschreien. Und mit diesem Aufschreien entblößen wir die Zusammenarbeit und Politik der westlichen Regierung in Unterstützung von Israels verbrecherischer Regierung. Wir entblößen das Schwindel und der diktatorischen, repressiven iranischen Regierung in Bezug auf ihre heuchlerische Unterstützung Palästinas, die vor den Augen nur das Ziel der ökonomischen, politischen Einflusses, der Unterdrückung und Ausbeutung des Proletariats hat. Wir sind hier, um klar zu sagen, dass jegliche emanzipatorische Alternative in der Region nur durch einen internationalen, radikalen, massiven und vielfältigen Kampf für die Befreiung der Region und der Welt von der Herrschaft des Kapitals gebildet werden kann. Und dass in diesem Kampf Palästina ein kritischer politischer Punkt ist. In unserer Meinung, die Unterstützung des palästinensischen Kampfes und die Teilnahme daran kann nicht bloß zu einer Menschenrechtsfrage reduziert werden. Aber diese Sache verbindet unsere Loyalität zu radikaler Politik mit der Bemühung, die Herausforderungen der Befreiungsbewegung zu überwinden. Der Kampf für Selbstbestimmung, Flucht und Vertreibung, Zionismus, Rassismus, Kolonialismus, Imperialismus, radikales Kämpfen, Widerstand, Kampf in all seinen Formen, mit allen Mitteln und mit vielen anderen Konzepten für die globale sozialistische Bewegung. Wir haben von Palästina viel gelernt. Wir haben nicht nur Widerstand und Durchhaltevermögen gelernt, aber auch die Vision, dass es immer neue Wege, Methoden, Strategien und Mittel gibt, um den Kampf weiterzuführen. Auch angesichts der systematischen Repression, die von imperialistischen Mächten und Nationalstaaten unterstützt wird. Eine Vision, die die Möglichkeit eines Kampfes immer sieht, kann die Hoffnung am Leben halten. Schließlich möchten wir die Worte des verstorbenen Torah Hakshenas wieder beteuern und den Kombattanten und kommunistischen Genossen des Freundes des Proletariats und der Arbeiterklasse weltweit, Unterstützer aller unterdrückten Völker der Welt, und insbesondere des Palästinensischen, der sagte, angesichts der angehenden Angriffe seitens der Welt des Kapitals, die versuchen, die Palästinenserinnen zu vernichten, sind wir alle Palästinenserinnen. Es lebe der internationale Kampf für Befreiung von Besatzungen, von der Herrschaft des Kolonialismus und Kapitals. Es lebe der Kampf des palästinensischen Volkes. Viva, viva, Palästina! من دیگه ترجمه فارسی این بیانیه رو نمیخونم، توی وبسایت هست، فقط با زنده یاب تراب حقشناس، رفیق پیکارگر و کمونیست، یار و یاور زحمتکشان و طبقه کارگر جهانی، مدافع تمام خلقهای ستم دیده جهان، به خصوص خلق فلسطین، هم صدا میشویم که گفت در برابر تهاجم مستمر دنیای سرمایه برای نابودی فلسطینی ها، ما همه فلسطینی هستیم. زنده باد مبارزات انترناسیونال برای رهایی از اشغال و سلطه استعمار و سرمایه. زنده باد مبارزه خلق فلسطین. پراکسیس اردیبهشت 1395.